bis hin zu kleiner Ort, wenig los, abgeschieden, bisschen abgenabelt vom Rest der Welt, ja, also vor allem von der Lage her jetzt erstmal. Die Frage ist, denn für diese Reihe, die Pausenhauferluft, wie ist es zum Ende dort? Es ist dort seit Jahren kein Zug mehr gefahren. Also die Anbindung an die nächste Stadt kann man nur durch Bus erreichen. Und der braucht nach Passau eben für die Strecke, für die man mit dem Auto eine halbe Stunde braucht, eineinviertel Stunden, weil er in jedem Kaff hält. Also wenn Freunde von uns mit Zug ankommen, fischen wir die dann in Passau auf, weil das eigentlich kaum zumutbar ist. Also man ist schon ohne Auto völlig aufgeschmissen. Niederbayern. Für eine gebürtige Münchnerin gibt es kaum etwas Schlimmeres als einen Umzug nach Niederbayern. Niederbayern gilt als tiefste Provinz. Provinz, ein Reizwort. Sofort sind die Bilder im Kopf, wenig schmeichelhafte Bilder. Gartenzwerge, Provinzpossen, dumpfe Bierseligkeit am Stammtisch, hochgeklappte Bürgersteige. Kulturelles Ödland. Ist das die Provinz? Provinz, von lateinisch provincia. Auf den ersten Blick ein harmlos wirkender Begriff aus dem Bereich der Verwaltung. Ursprünglich bezeichnet er ein Befehlsgebiet außerhalb Roms. Als erste römische Provinz gilt Sizilien. Zwischen Rom und seinen Provinzen bestand ein Untertanenverhältnis. Deshalb ist der Begriff alles andere als harmlos. Rom und seine Provinzen wurden zum Symbol für ein Verhältnis zwischen Ungleichen. Zentrum und Peripherie. Die große Stadt und die Provinz. Wenn man was über Provinz in Deutschland sagen will, dann führt es nicht besonders weit, dass man sich an statistische oder geografische Definitionen hält, dass man also sagt, ab einer bestimmten Einwohnerzahl ist eine Stadt eine Großstadt, darunter kommt die Mittelstadt, irgendwann dann die Kleinstadt und sagen wir mal, bei der Kleinstadt fängt Provinz an. Der Autor Kolja Mensing hat recht. Man kriegt sie nicht wirklich zu fassen, die Provinz. Man findet sie auf dem flachen Land ebenso wie mitten in der Stadt. Sagen wir München. Und selbst eine Bundeshauptstadt kann mitten in der Provinz liegen. Ein für Kabarettisten äußerst inspirierender Tatbestand. Schon Historie. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, hat man versucht, die Bundesrepublik eindeutig aus der Provinz herauszugründen. Und das war eine klare Entscheidung. Man wollte signalisieren, wir fangen in kleinen Verhältnissen an, wir fangen bescheiden an, wir signalisieren Friedlichkeit. Jeder hat sich eine Idylle gewünscht, nach der Nazizeit, nach dem Krieg vor allen Dingen. All das sind Begriffe, Vorstellungen, die man mit Provinz assoziiert. Und von daher war es sozusagen eine gute Idee, die Bundesrepublik gerade in Bonn anfangen zu lassen, was ein wahrlich ein provinzielles Städtchen war und manche Leute sagen auch bis heute geblieben ist. Nach der Wiedervereinigung wollte man in Deutschland als Hauptstadt wieder eine richtige Metropole, Berlin. Berlin um das Jahr 1800, nach London und Paris, die drittgrößte Stadt Europas. Berlin, die rauschende Weltstadt der 20er Jahre, die große Hure Babylon, die Alfred Döblin in seinem Roman Berlin-Alexanderplatz beschreibt. Wird im Schatten einer solchen Stadt nicht alles andere zur Provinz? Allerdings wirkt im Schatten von Metropolen wie New York und Tokio die Skyline des Potsdamer Platzes wiederum ziemlich provinziell. Es kommt auf den Blickwinkel an. Kolja Mensing schreibt: Wir leben in der Provinz unseres Sternensystems. Die Erde befindet sich am äußersten Rand der Milchstraße. Was macht Provinz zu Provinz? Ein Anflug von Größenwahn? Ich weiß nicht, ob das ein allgemeines Phänomen für kleinere Städte ist. Das schwankt immer zwischen Hybris und zwischen Minderwertigkeitskomplex. Es gibt hier ja sehr viel Selbstgemachtes und das ist auch sehr beliebt. Es gibt einen dramatischen Verein, also der eine lange Tradition hat, wo geschauspielert wird. Und wenn die denn Aufführungen machen, dann gibt es natürlich eine Kritik in der Schwäbischen Zeitung über die Premiere und die ist in der Regel gut. Bis sehr gut. Bis sehr, sehr gut. Und wenn dann Adjektive wie Broadway reif fallen, dann denke ich, ist das doch ein bisschen ein Zeichen von Hybris. Die Leistungen sind gut, sie sind auch wirklich sehr gut. Manchmal sind sie peinlich, aber sie sind schon gut gemacht, aber es sind Amateure. Und dann soll man an sich nicht schreiben, Broadway reif. Was macht Provinz zur Provinz? Der andere Zungenschlag? Ich glaube schon, dass die Schwaben das so empfinden, dass sie sehr unglücklich sind, zum Teil, sehr unglücklich sind mit ihrem Dialekt, weil sie an der Reaktion anderer Menschen, vor allen Dingen derer, die Hochdeutsch sprechen, merken, dass dieser Dialekt ein bisschen belächelt wird. Ich unterrichte auch noch Deutsch und in der Schule muss Hochdeutsch gesprochen werden. Wir haben eine sehr schöne Situation mal gehabt in einer Deutschfachkonferenz an meiner Schule. Da hat der stellvertretende Schulleiter in der Fachkonferenz Deutsch gesagt: Liebe Kollegen, ich möchte Sie darauf hinweisen, wir sind Gehalte Hochdeutsch zum Schwätze, gell? Was macht Provinz zur Provinz? Dass sie ernst genommen werden will und nichts als Spott erntet? Es gibt ein Striptease-Lokal in Biberach, die Remise. Und in Biberach ist die Vergnügungssteuer für Striptease-Lokale sehr hoch. Also ist wahrscheinlich die höchste oder mit die höchste in der Bundesrepublik. Dann waren die Medien plötzlich hier. ZDF war da und SWR3 war da und noch andere Medien. Haben dann Sachen aufgenommen und eher sehr süffisant und ironisch berichtet über die Sache. Und der Bürgermeister war natürlich hellauf entsetzt, dass seine wertvollen Beiträge dann plötzlich bei Wieso als Glosse erschienen sind. Man kennt sich in der Provinz. Gut. Manchmal zu gut. Die Uhren gehen langsamer in der Provinz. Wenn die letzte Mode aus der Großstadt die Provinz erreicht, ist sie dort längst ein Ladenhüter. Im Slang der jugendlichen Stadtbewohner heißt das vernichtend mega out. Und vergeblich versucht die Provinz, der Metropole nachzueifern. Es ist ja jetzt ein Kulturzentrum, auch wunderbar und so. Aber wenn es halt dann immer so diese mittlere Liga ist, ja, das klingt immer alles so bemüht. Dieses Bemühte immer so. Das würde ich als provinziell bezeichnen. Immer so bemüht, in der Mitte mitzuschwimmen. Was macht Provinz zur Provinz? Die Vereinsmeier? Diesen Hort des Traditionalismus oder gar des Rückwärtsgewandtseins, den bilden solche Vereine unter Umständen, aber eben nicht alle. Es gibt aus dem Werdenfels eine Alphorn-Gruppe, die nur aus Frauen besteht. Also auch das wird als völliger Stilbruch empfunden und dort gibt es Gruppierungen, die sagen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Also weibliche Alphornbläser, das wird da als nicht nur ein Novum, sondern als Unerhörtheit empfunden. Also so festgefahrene soziologische Rollen, die eigentlich unerträglich sind, sodass zum Beispiel eher ein Haarteil bei den Frauen akzeptiert wird als ein Kurzhaarschnitt. Daran sieht man, das hat Formen von Lächerlichkeit, die stark auch in Persönlichkeitsrechte dann eingreifen und das ist natürlich nicht akzeptabel. Was macht Provinz zur Provinz? Dass die Kirche im Dorf bleibt? Dann schauen die immer so ein bisschen komisch, wenn ich sage, wir sind in der Elterninitiative, weil eben bekannt ist, dass die also nicht katholisch orientiert ist. Also da merke ich schon, dass es eine gewisse Rolle spielt. Und dann habe ich mir sagen lassen, dass auch in der Schule, also es immer eine Klasse gibt, wo nicht katholische Kinder gesammelt werden, also sei es die ganz konfessionslos sind, was also schon sehr kritisch hier betrachtet wird, oder eben möglicherweise andersgläubig oder Zeugen Jehovas etc. und evangelisch. Also die gehören mit zu dieser Minderheit und wir werden zu dieser Minderheit gehören. Wir sind evangelisch und also die werden quasi gesammelt und kriegen dann besonderen Religionsunterricht da drinnen. Was macht Provinz zur Provinz? Dass alles beim Alten bleiben soll. Aus dem Bekannten rausgehen und wirklich sich selber leben, trauen sie sich ja auch nicht. Das darf man auf gar keinen Fall. Man muss ja dann schon im Dorf oder in der Gruppe bleiben, weil das verzeiht einem ja gar nicht, wenn man einen anderen Weg geht. Ich denke, was ich will und was ich bin. Ich habe 1979 in Schwerin Franziska Linkerhand die Dramatisierung auf die Bühne gebracht. Und da gibt es einen bedeutsamen Satz von dem Lehrer von Franziska, der heißt Professor Reger, der sagte, wer sich in die Provinz begibt, kommt darin um. Ja, kommen Sie bitte, meine Damen und Herren, kommen Sie bitte hier auf dem Wirtschaftshof auf der rechten oder auf der linken Seite, je nachdem, hier beim Staatstheater Cottbus. Treten Sie aus dem Schatten heraus. Nach der Wende wäre Christoph Schroth lieber in der Hauptstadt geblieben, am Berliner Ensemble. Aber dort hatte man andere Pläne. Als das Angebot aus Cottbus kam, sagte der Regisseur nicht nein. Christoph Schroth wurde Intendant am Staatstheater in Cottbus. Cottbus liegt tief im Land Brandenburg, am äußersten Ende der ehemaligen DDR, an der polnischen Grenze. Am Zonenrand, tiefste Provinz sozusagen. Alles eine Frage der Einstellung, sagte sich Christoph Schroth und konterte spöttern mit der selbstbewussten Losung, wo ich bin, ist keine Provinz. Das war für mich ein Fanal, weil ich wollte, wenn ich in die Provinz gehe, nicht darin umkommen. Ich wollte etwas dagegen halten und wollte mich auch ermutigen. Deswegen kam diese spontane Äußerung. Ich will es nichts Provinzielles, sondern ich finde ja, man kann auch in Berlin und in Hauptstädten sehr provinzielles Theater machen. Ich habe das jetzt neulich erst wieder gesehen. Und dagegen muss man sich schützen. Das hat was mit Maßstäben und Qualität zu tun. Dieses Theater bemüht sich, ein ganz abwechslungsreiches Repertoire zu machen. Also die bringen mal Opern und mal Schauspiel und die machen auch Ballettabende und Konzerte. Und einfach so, dass die Leute, die hier wohnen, die Möglichkeit haben, jede Woche was anderes zu sehen. Während im Land Brandenburg der kulturelle Kahlschlag wütete, kämpfte Intendant Christoph Schroth bis zum Ende seiner Amtszeit in diesem Jahr erfolgreich für den Erhalt des Mehrspartentheaters. Ich spiele Horn, Waldhorn. Für einen Musiker ist das schon ein recht attraktives Haus. Also eine der letzten Opern war Rheingold von Richard Wagner. Dann weiterhin haben wir den Faust von Charles Gounod im Programm. Eine große Oper von Modest Mussorgsky noch. Dann als Musical My Fair Lady, Operette Land des Lächelns. Im nächsten Jahr freue ich mich besonders auf den Rosenkavalier und auf Rigoletto. Ja. Die Region Cottbus war einmal das Zentrum der Energieindustrie in der DDR, wegen ihrer Braunkohlevorkommen. Cottbus wuchs. Heute, 14 Jahre nach der Wende, ist der Trend gegenläufig. Die jungen Leute wandern ganz oft ab. Die haben hier nicht so doll Perspektive, weil es ja fast keine Industrie mehr gibt. Ein Kraftwerk kann man heutzutage mit 50 Mann betreiben, wenn überhaupt so viel. Früher haben da 2000 Leute gearbeitet. Tja. Die Textilkombinate wurden zugemacht, wo die Frauen gearbeitet haben. Dann, es gibt weniger Kinder, also braucht man auch weniger Schulen. Es fängt klein an und das ist ja dann so eine Welle, die sich dann immer so weiter fortbewegt. Während hier wirtschaftlich alles runtergefahren wird, bewusst runtergefahren wird, fährt das Theater hier mit seinem Intendanten genau in den Gegenkurs. Und das muss man hoch dem Theater anrechnen. Als Regisseur Christoph Schroth 1992 nach Cottbus kam, dachte er, dieser traurige Zonenrand braucht Ermutigung. Und so entstand die Idee für die Zonenrandermutigung, ein Theaterfestival. Einmal im Jahr verwandelt sich das Cottbuser Jugendstiltheater fast 14 Tage lang zum Festspielhaus. Der Park am Schillerplatz ist dann nicht wiederzuerkennen. Auf dem Rasen sind Zelte aufgeschlagen. Rund um das Bassin mit den Wasserspielen haben Bühnenbildner des Theaters fantasievolle Sitzgruppen gezaubert. An einem Abend werden 16 Stücke gespielt, parallel in drei Phasen. Um die Karten entbrennt eine regelrechte Schlacht. Ja, wir sind ja restlos ausverkauft und deswegen können wir für die nächste Phase erst 17:45 dann paar Einzelkarten. Selbst theaterscheue Cottbusser kommen zur Zonenrandermutigung. Von überall her reisen Theaterbegeisterte in die Provinz, auch aus Berlin. Wie damals in Schwerin zur Inszenierung von Franziska Linkerhand. Das Theaterstück nach dem gleichnamigen Roman von Brigitte Reimann. Mir ging es darum, dass ich jetzt kein absichtsloses, langweiliges, angepasstes Theater mache, sondern eine Herausforderung für die Zuschauer sollte dieses Theater schon sein. So eine Figur wie Franziska Linkerhand, dass diese Frau auf der Bühne schrie, warum passiert hier nichts? Und die Leute haben das schon sehr gut verstanden, warum hier nichts passiert. Linientreue Kritiker in Berlin schlugen Alarm. Konspiration, ein ungeheuerlicher Angriff auf den Sozialismus. Ausgerechnet die Provinz war subversiv und lachte über die provinziellen Funktionärsgemüter in der Stadt. Ich glaube, zunächst mal hat man uns in Schwerin nicht so ernst genommen, weil das war weit weg vom Schuss und der Schuss war hier Berlin und Berlin war der zentrale Ort dieses zentralistisch regierten Landes. Und auf Schwerin kam man dann erst viel, viel später. Aber wir konnten noch ein paar Dinge machen, die man, wie man uns sagte, in Berlin nicht durchgekriegt hätte. Das ist wieder der Zauber und der Charme der Provinz. Denn neue Gedanken verraten. Stadt aufgewachsen ist, großen Stadt aufgewachsen ist, erkennt dieses Gefühl nicht, zu denken, wenn ich 18 bin, bin ich hiermit durch. Aber es gibt einen bestimmten Punkt im Leben eines jungen Menschen in der Kleinstadt, im Dorf, wo er sagt, wenn ich mit der Schule fertig bin, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, bin ich hier weg. Wie komme ich hier raus? Aufgewachsen in der Provinz, heißt Kolja Mensings Buch. Du stehst an einer Autobahnauffahrt irgendwo auf dem Land und möchtest alles hinter dir lassen. Die weißen Betonkübel in den Straßen der Neubausiedlung, die Bushaltestelle, an der du nach der Schule mit den anderen herumhängst, und das Kino, in dem nur Filme laufen, die du nicht sehen willst. Du träumst davon, der Kleinstadt an diesem Nachmittag den Rücken zu kehren und nie wieder zurückzukommen. Auch Mensings Schriftstellerkollege Tobias Hülswit schreibt sich in seinem Roman Saga aus der Enge und Ignoranz der Provinz. Ich betrachtete seine rote Jacke mit den breiten weißen Streifen an den Ärmeln und wusste, dass er sie nicht in einem gewöhnlichen Bekleidungsladen in unserer Stadt und auch nicht in Landau oder Wörth im Kaufhaus gekauft hatte, sondern in einem Second-Hand-Laden in Berlin. In Berlin, das er kannte und ich nicht. In dem er schon gelebt hatte und ich nicht. In dem er auf Konzerte gegangen war von Bands, von denen ich nicht einmal wusste, dass es sie gab. Born to be wild. Born to be wild. Metropole und Provinz sind Mythen, Sehnsuchtsorte, die magnetische Kraft entfalten. Wer in der Provinz lebt, den zieht es in die Stadt. Nicht in irgendeine, nein, es muss die Metropole sein. Ich bin 45 Jahre alt, arbeite hier in Berlin als Psychotherapeut und komme aus Rottweil. Das ist eine Kleinstadt, nein, eine große Kreisstadt am Rande des Schwarzwalds in Baden-Württemberg, hat so etwa 25.000 Einwohner und ich bin jetzt seit ziemlich genau 25 Jahren in Berlin. Ich wollte definitiv was anderes auch noch sehen als Rottweil. Das war ja auch mit der Grund, weswegen ich so weit weggegangen bin, also nach Berlin. Wer in der Stadt lebt, den zieht es aufs Land. Wie diese Lehrerin, die Mitte der 70er Jahre München den Rücken kehrte. Ich kannte die Korngarten als in der Kindheit. Das war immer unser Traum, einfach raussausen, weil ich komme aus einer Familie mit 5 Kindern. Und da haben wir dann im 4. Stock gewohnt und es hat immer noch geheißen, pst, leise und nicht stören. Und dann sind wir eben da in so einem kleinen Dorf gelandet und das war halt so ein richtig schöner großer Garten, 1000 Quadratmeter. Und da haben wir uns dann niedergelassen. Und eine Tochter hatten wir schon und da war ich dann mit der zweiten schwanger und dann ging dieses Landleben los, so richtig. Metropole und Provinz. Unendliche Projektionsflächen für Träume, die allmählich von der Wirklichkeit eingeholt werden. Hier in Berlin war alles irgendwie anders. Es war nicht nur größer, sondern fremd. Es war mir fremd und gelegentlich durchaus auch bedrohlich, weil ich keine Kontrolle hatte. Ich wusste nicht, wie geht das, wie funktioniert das, was ist richtig, was ist falsch. Das war eine schwierige Zeit. Ich denke, das war auch mit ein Grund, weswegen ich, wenn immer es ging, wieder zurückgefahren bin dann. Ich habe mich schon beobachtet gefühlt, weil ich es auch von meiner Oma so kannte am Dorf. Dass man da halt schon schaut, fährt da jetzt jemand mit dem Auto oder putzt er heute oder geht er heute spazieren oder was weiß ich. Und die Nachbarn waren halt auch entsprechend. Also ich habe schon immer das Gefühl gehabt, jetzt müsste man halt wieder Straßen kehren. Das machen jetzt alle. Mein Mann hat zwar gesagt, das ist ja jetzt ein Schmarrn, das können wir irgendwann machen. Aber nein, also und die sowieso, die macht das auch. Und morgen schauen dann wieder alle, wenn sie in die Kirche gehen. Also das Gefühl habe ich schon in mir gehabt. Ich habe mir das jetzt vielleicht vom Kopf her wegdrücken können, aber ich habe es im Bauch gehabt und so habe ich mich dann auch oft verhalten. Und das hat mich dann immer wieder ein bisschen kleiner gemacht, als ich eigentlich war. Die Metropole lässt den Provinzler spüren, dass er ein Provinzler ist. Er trägt ein unsichtbares Keinsmal auf der Stirn und wird es nicht los. Ich war damals bei den Jungsozialisten aktiv und dann an der Uni war alles völlig anders. War ich in Rottweil, gehörte ich zu den Linken, sehr viel Linkser gab es nicht damals dort. Und an der Uni, als ich mich da outete, war ich dann als Revisionistenschwein bezeichnet worden. Also dieser Wechsel in der politischen Links-Rechts-Kultur war für mich schon sehr bedeutsam und merkwürdig. Die ganzen Uni-Studenten, politischen Sachen, da habe ich ganz schnell aufgehört. Die Provinz lässt die Städter fühlen, dass sie nicht dazugehören. Richtig dabei wäre man, wenn man halt dann alles mitmacht, wenn man dann wirklich Kuchen bäckt und sich vergleicht mit dem, der Bäckerkunst der anderen Frauen. Mein Gott, ich bin mal ganz gern dabei und dann mal wieder nicht. Ich brauche einfach mehr Freiheit dazwischen. Ich kann das nicht immer sagen, ich komme jede Woche, egal wie es mir geht, komme ich zum Kegeln und das mag ich nicht. Und das wird einem dann ja ein bisschen als Arroganz vielleicht ausgelegt. Metropole und Provinz sind dynamische Fluchtpunkte. Zurück in die Stadt. Zurück aufs Land. Ich habe zurzeit ein etwas sehr spaltenes Verhältnis hier zu Berlin. Ich merke zunehmend, dass mir diese Hektik, diese vielen Menschen, dieser Stress einfach zu viel wird. Also ich bin im Moment nicht so sehr gut, auf Berlin zu sprechen. Wenn ich die Wahl hätte, auch beruflich, ich könnte mir gut vorstellen, aus Berlin wegzuziehen. Es dürfte keine Kleinstadt sein natürlich, aber irgendetwas Geruhsameres. Ich könnte mir durchaus vorstellen, so an den Rand von Berlin aufzuziehen, einfach um so dieses ruhigere, etwas grünere dann auch zu haben und nicht so diese Großstadt, Innenstadt immer um mich haben zu müssen. Hängt sicher auch damit zusammen, dass ich eine kleine Tochter habe und dann ändern sich die Bedürfnisse des Menschen natürlich ganz schnell und schlagartig. Die Kinder der Lehrerin studieren inzwischen. Sie selbst ist mit ihrem Mann zurück nach München gezogen und wohnt jetzt im Münchner Stadtteil Schwabing. Der Umzug war das Thema im Dorf. Der eine dort ist so das Allerbeste, der gesagt hat, also meine Frau sagt ja auch, dass das der Traum für sie wäre. Und ich weiß nicht, also, aber wir haben uns jetzt eine Einbauküche haben wir uns jetzt gerade einbauen lassen. Und jetzt, Gott sei Dank, können wir die nächsten Jahre nicht, weil ich bin noch nicht so weit. Meine Frau ist ja schon, wäre ja schon ganz schön am Meckern und ja, hat Sehnsucht eigentlich mal. Ich glaube, Frauen haben überhaupt Sehnsucht. Immer die Sehnsüchte, dass man ein bisschen mehr Kultur und wieder ein bisschen mehr so dieses Weggehen und so, das habe ich schon länger. Also das stimmt schon, das haben vielleicht auch Frauen mehr. Vor der neugotischen Zuckerbäckerfassade des Münchner Rathauses stehen Touristen aus aller Welt und bestaunen das berühmte Glockenspiel. In Deutschland, dem 82-Millionen-Land, gibt es nur 3 Millionen Städte. Berlin mit ungefähr 3,4 Millionen, Hamburg mit 1,7 Millionen und München mit etwa 1,2 Millionen Menschen. München ist ein ganz wunderschönes, großes Millionendorf. Sehr gemütliches, mit einem großen Lebensgefühl, aber keine Großstadt. Ja, weil die internationalen Strömungen nicht zugelassen werden hier. Wenig avantgardistische, wenig Subkultur, das ist alles provinziell gemütlich. München war ja nie Weltstadt im Sinne einer großen Metropole wie Berlin, Paris oder Wien oder Budapest, sondern München war eine Residenzstadt gewesen. Und eine Residenzstadt, die ganz sicherlich auch heute noch stark geprägt ist von dem ländlichen Umfeld, mit dem die Stadt lebt. Und zwar hat dann in den 70er Jahren mit den Olympischen Spielen eine rasante Entwicklung auch eingesetzt. Aber ein gewisser Charakter des Millionendorfs ist immer noch spürbar. Lydia Hartl ist Kulturreferentin der Stadt München und übt Kraft ihres Amtes täglich den Spagat. München auf der einen Seite eine Stadt mit gewachsenen Traditionen, ganz besonderer Art, auf der anderen Seite auch mit einer rasanten urbanistischen Entwicklung, gerade in den letzten 20 Jahren, die viele der Urteile und vielleicht auch Vorurteile, die man über die Stadt hat, auch konterkarieren. München kann als Metropole einige Trümpfe aus dem Ärmel ziehen, Superlative. Von der Bevölkerungsdichte her ist München die dicht bevölkertste Stadt Deutschlands. München hat die größte Volkshochschule Europas. In München sind die Zentralen des Goethe-Institutes, der Max-Planck-Gesellschaft und des Fraunhofer-Institutes. Und München, das darf man auch nicht vergessen, ist eine Entwicklungsstadt für Schlüsseltechnologien geworden und ist als Mediencluster weltweit auf Position 3 und als Verlagsstadt eine Nasenlänge hinter New York auf Platz 2. Etwa 240 Millionen Euro gibt München für Kultur aus. Ungefähr 5% des Gesamtbudgets. Im Sommer liefen in der Stadt zeitgleich das internationale Filmfest, die Opernfestspiele und das alternative Tollwut-Festival. Seit kurzem hat München auch eine Pinakothek der Moderne. Gebaut wurde das Museum für moderne Kunst nach einem Entwurf des Architekten Stefan Braunfels. Also ich bin fasziniert von den Lichtverhältnissen und was mir wahnsinnig gut gefällt, ist natürlich auch die Architektur her. Das heißt, dass einfach sehr viel Raum ist für die Bilder, die einfach sehr gut wirken können. Und die Sammlung ist auch sehr schön. Es sind Sachen dabei, die ich noch nie gesehen habe. Und ja, also das Licht macht ganz viel aus, finde ich. Also, dass die Architektur mit der Kunst einfach zusammenpasst. Doch wer über den Viktualienmarkt schlendert, begegnet einer ganz anderen Kultur. Ein riesiger Wochenmarkt mit Biergarten. Hier sitzen den ganzen Tag Menschen gemütlich beim Bier, das emsige Bedienungen im Dirndl in großen Bierkrügen zu den Tischen schleppen. Inmitten der Metropole München scheint hier die Zeit stehen zu bleiben. Heitere Brunnenfiguren erinnern an den Komiker Karl Valentin und die Volkssängerin Liesel Karlstadt. Zum Kulturreferat der Stadt gehört auch das Fachgebiet Volkskultur. Der Bereich Volkskultur ist ja ein sehr eigenartiger. Also manchmal sperrt sich einem ja fast die Zunge, wenn man zum Beispiel daran denkt, dass München nach Frankfurt die Stadt ist mit dem zweitgrößten Anteil an Bewohnern nicht deutscher Pässe. Leiterin des Fachgebiets Volkskultur ist Eva Becher. Heute ein solches Referat zu leiten, ist eine Herausforderung. Ich weiß das von meinen eigenen Kindern. Mein Sohn hat Zither gelernt und nicht sehr lange, muss ich auch sagen. Es hat ganz stark auch wohl damit zu tun gehabt, dass die Zitherstunde immer nachmittags zu einem Zeitpunkt war, wo er dann auf seine Klassenkameraden getroffen ist. Und mit dem Zitherkoffer seine Klassenkameraden zu treffen, ist absolut uncool. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ha, was sagst denn da? Ist die Schneizelreuterin, bin schön als Königin. Volkskultur, das sind die letzte Volkssängerin Balli Prell, der Kabarettist Gerhard Polt und die Biermöselblasen. Vital und anarchisch, widerständig. Tradition muss nicht provinziell sein, dumpf und behäbig. Also liebe Kontaktfreunde, die Umbaupause könnt ihr dazu nutzen, um ein paar Lose zu kaufen. Sommerfest im Münchner Glockenbachviertel. Ein sehr lebendiges Stadtviertel. Hier wohnen Leute aus allen Schichten und vielen Ländern. Eher ungewöhnlich ist hier der Anblick von Männern in Krachledernen. Unter dem Gamsbart am Trachtenhut tragen sie als Abzeichen eine kleine Regenbogenfahne. Das Emblem der Schwulenbewegung. Ich bin ein Mitglied von den Schwulblattlern. Also wir sind eine schwule Blattlergruppe. Wir bestehen ungefähr aus 25 bis 30 Männern, wo eigentlich die meisten irgendwie mit Tracht schon in Verbindung stehen. Also früher in Trachtenvereinen waren oder auch sehr aktiv waren früher und selber geblattelt haben. Und wir haben uns halt dann irgendwann zusammengefunden und es gibt seit 5 Jahren jetzt. Und ja, wir wollen halt jetzt irgendwie verbinden, weil es ist ja doch sehr schwer, offen schwul in einem herkömmlichen Trachtenverein Tracht zu leben und da Mitglied zu sein. Vor dem geistigen Auge ziehen Bilder aus Peter Fleischmanns Film Jagdszenen aus Niederbayern vorbei. Gedreht 1969 nach dem gleichnamigen Theaterstück von Martin Sperr. Der Sohn der Flüchtlingsfrau Barbara gerät unter den Verdacht, andersrum zu sein und wird von den Dörflern gejagt. Die Schwublattler gehören selbstverständlich zur Volkskultur. Blatteln hier in München in der altkatholischen Kirche. Die sind in einem regen Austausch mit dem größten Münchner Trachtenverband. Da gibt es offene Diskussionen mit ihnen über sie und da sehe ich, dass sich was verändert. Also da habe ich den Eindruck, dass die Münchner Verbände sich leichter tun mit solchen Erscheinungsformen, als es irgendwo sonst im Oberland möglich wäre. Es ist halt etwas, wo viele Vorurteile auch kulminieren dann an so einer Gruppierung. Ist Brauchtum eine intolerante Erscheinungsform, die bekämpft werden müsste? Eva Becher bekommt diese Frage oft gestellt. Sie seufzt und denkt an einige der Trachtenvereine mit über 150-jähriger Geschichte. Innovation, räumt sie ein, sei in diesem Bereich mühsam. Mühsam, aber nicht unmöglich. Vor allem, wenn man wie Eva Becher den Bereich Volkskultur weiterfasst und auch Salsa dazu zählt. Ich habe hier Fotos liegen, die aus unserem Tanzkurs Zwiefach tanzen sind. Sie sehen da auf dem Bild den Vorblattler und Tanzmeister aus dem Trachtenverein Diesen. Der tanzt hier mit einer Schwarzafrikanerin auf dem einen Bild Salsa. Und die haben eine riesen Gaudi dabei. Und umgekehrt tanzen die auch miteinander Volkstanz, bayerischen Volkstanz. Sie dreht sich offensichtlich da gerade in einer Landlerfigur. Was ist provinziell? Provinziell bedeutet für mich, dass man in gut überschaubaren Lebenskontexten sich befindet, die auch vorhersagbare Entwicklungen haben. Man kennt sich untereinander, man kann sich auf stabile Beziehungen verlassen und man bleibt auch gerne unter sich. Ist München provinziell? Provinziell. Also das würde ich natürlich niemals für München unterschreiben wollen. Niemals. Ich gebe zu, dass zu provinziell gehören würde, dass man nur seinen kleinen Horizont, also quasi kirchturmpolitisch, überblickt, dass man nur auch für sein begrenztes Umfeld agiert und auch möglichst wenig Kenntnisse sich aneignet, sondern nur mit dem zufrieden ist, was man für seine Lebensbewältigung braucht. Das, denke ich, gibt es überall. In der Fußgängerzone der Kaufinger Straße spielen vier Musiker aus der Mongolei. In langen grünen Gewändern und goldenen kronenartigen Hüten. Das Millionendorf öffnet seine Fenster zur Welt. Ich habe natürlich meinen Fokus mehr auf den Innovationen der letzten 20 Jahre gehabt. Und ich denke auch, dass das etwas ist, was bei vielen Menschen, die hier leben, noch nicht so ins Bewusstsein gedrungen ist, dass München sich längst mehr metropolisiert hat, als man hier in der Stadt wahrnimmt und vielleicht auch wahrnehmen möchte. Kolja Mensings Helden müssen einander ständig beweisen, dass sie nicht provinziell sind. Provinziell, das sind die anderen. Um das eigene, angekratzte Selbstwertgefühl zu heben, fährt man aufs Land, wo in den umfunktionierten Sälen irgendwelcher Landgasthöfe sogenannte Bauerndiskos stattfinden. An den Antennen aufgemotzter Mantas und Golf-GTIs flattern Fuchsschwänze. Einfach lächerlich für Leute, die aus einer Provinz kommen, die sich jetzt Region nennt. Wir sind die Kinder dieser neuen Provinz. Wir haben gesehen, wie eine Umgehungsstraße nach der anderen gebaut wurde. Wir haben unsere Brillen in der Fußgängerzone bei Vielmann gekauft und unsere Hamburger bei McDonald's. Es war tatsächlich so, dass das so ein interessanter Abgrenzungsprozess war, den man selbst durchgeführt hat. Man hat gedacht, man suchte praktisch in dieser modernen Provinz, in der wir aufgewachsen sind, in dieser modernen, weltoffenen Provinz, suchte man praktisch nach Orten, an denen man sagen konnte, okay, das hier ist richtig peinlich, das ist richtig provinziell. Warum aber, fragt sich der Autor, zieht es die meisten wider Willen immer wieder zurück in die Provinz? Vermutlich, weil Provinz und Heimat Synonyme sind. Auch wenn das Wort Heimat tabu ist für jemanden, der aufgeklärten modernen Reihenhausprovinz entstammt. Für die Zöglinge der 68er-Generation. Wir haben uns erklären lassen, dass man mit dem Wort Heimat besser vorsichtig umgeht, um die bösen Geister der alten Provinz nicht zu wecken. Wo liegt die Provinz? Irgendwo zwischen Tradition und Innovation. Die Provinz folgt selbstbewusst dem Motto, wir sind wer in der Provinz. Zwischen Ulm und Bodensee an der legendären Schwäbischen Eisenbahn liegt Biberach an der Riss. Eine Stadt mit etwa 30.000 Einwohnern, die mit dem Slogan wirbt, traditionell weltoffen. Reisende, die auch in Biberach die üblichen Shopping-Malls der Deutschen Bahn erwarten, blicken unsicher auf dem Bahnsteig umher, wähnen sich auf freier Strecke. Aber sie sind in Biberach. In dieser Stadt herrscht einmal im Jahr der Ausnahmezustand. Dann feiert Biberach über eine Woche lang ein riesiges, jahrhundertealtes Heimatfest. Erstmals begangen als Friedensfest für die Kinder der Stadt nach den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges. Im Volksmund heißt das Fest kurz und bündig Schützen. Also ich gucke, dass ich meine Prüfungen so lege, dass ich zu Schützen da sein kann, dass ich meine Reisen so lege, dass ich zu Schützen da sein kann. Und meine Geschwister tun das auch. Mein Bruder kommt heute aus Berlin, meine Schwester aus Köln, ich komme aus Erlangen. Und es ist einfach so schön. Und wenn man hier rund um mich her ist, alles Freude singt, dann geht es einem durch und durch und dann ist man daheim. Um mich her ist alles Das Schützenlied ist die Nationalhymne der Biberacher. Das ist ein alter Choral von Justin Heinrich Knecht, einem Musikdirektor zu Beginn des 19. Jahrhunderts, der hier in Biberach tätig war und eine ganze Reihe von Chorälen komponiert hat. Der Text selbst stammt von einem Norddeutscher, seltsamerweise von einem Hamburger. Auch sonst pflegen die Biberacher bemerkenswerte Verbindungen zu der Hansestadt im Norden. Dorther kommt nämlich auch Thomas Fettback. Ich bin jetzt seit 9 Jahren Oberbürgermeister dieser schönen Stadt Biberach, bin vor einem Jahr wiedergewählt worden mit großer Mehrheit, komme auch aus der Metropole Hamburg, insofern schon ein etwas Besonderes hier in Oberschwaben und dann gehöre ich noch schlimmerweise der SPD an, also ein Tupfer in der Provinz sozusagen. Auch für Dirk Andresen, aus Niedersachsen zugereister Lehrer, ist das eine lokalpolitische Besonderheit. Wir haben einen SPD-Oberbürgermeister mit über 70% gewählt, äußerst erstaunlich. Also in einer Gegend, die man von außen betrachtet, als rein schwarz ansieht, was sie nicht ist, hat natürlich einen hohen CDU-Anteil, hat auch im Kreis einen sehr hohen rechtsradikalen Anteil. Aber in Biberach kommen dann immer solche Wahlergebnisse zustande. Also das ist schon verblüffend. Andresen ist auch Initiator der Website weberberg.de, benannt nach dem gleichnamigen historischen Biberacher Stadtviertel. Weberberg.de ist vor allem für viele junge Biberacher eine unverzichtbare Informationsquelle zum Stadtgeschehen. Virtuelle Gegenöffentlichkeit sozusagen. Einmal entledigte sich die lokale schwäbische Zeitung auf einen Rutsch des Chefredakteurs und des Redakteurs. In der Stadt hielt sich das Gerücht, dass die Berichterstattung einigen Lokalgrößen, darunter dem Landrat, missfallen hatte. Und das konnte weder widerlegt noch bewiesen werden. Doch der in Ungnade gefallene Chefredakteur bewegte die eher genügsamen Biberacher zu ungewöhnlichen Aktionen. Das hat einen Mordsaufstand gegeben. Es gab eine Demonstration mit über 300 Leuten hier auf dem Marktplatz. Das ist sehr ungewöhnlich. Es war dann spannend, dass Leute dann demonstriert hatten, die sagten, an sich habe ich mich immer aufgeregt über den Mann, aber so geht's ja nun wirklich nicht. Und die standen dann auf dem Marktplatz und haben teilweise ihr Abo gekündigt und sonst was alles. Natürlich begleitet weberberg.de auch sehr interessiert die Amtshandlungen des Oberbürgermeisters, dessen Antritt in Biberach gleich im Zeichen des Schützenfestes stand. Und dieses Schützenfest beispielsweise wird von einer sogenannten Schützendirektion geleitet. Alles ehrenamtliche Männer und jetzt auch Frauen, Gott sei Dank, die aber natürlich in der Stadt so einen Status haben, dass böse Zungen behaupten, sie seien mächtiger als beispielsweise der Stadtrat. Dass in jedem Gerücht auch ein Gran Wahrheit liegt, weiß der Bürgermeister inzwischen. Jedenfalls herrscht zwischen den beiden Gremien ein reger Austausch. Auch und gerade wenn es um vertrauliche Informationen geht. Hier haben eben Menschen viele Funktionen. Man kann auch Filz sagen. Es spricht von Marktplatzmafia in Biberach. Das will ich so nicht unterstreichen, weil wenn die was wollen, können sie mit denen wirklich Berge versetzen. Aber wenn die was nicht wollen... Wie es scheint, fehlte es dem großen Sohn der Stadt, dem bekannten Aufklärer Christoph Martin Wieland, wahrlich nicht an Stoff für seine Werke. Besonders bekannt ist seine Geschichte der Abderiten. Erzählungen über die Bewohner von Abdera, die zwar angeblich in der Antike lebten, doch auffallende Ähnlichkeiten mit den Biberachern aufweisen sollen. Die berühmteste Episode aus Abdera ist der Streit um des Esels Schatten, eine wahre Provinzposse. Der Zahnarzt Struthion aus Abdera unternimmt eine Reise und mietet dazu einen Esel. Als die Mittagshitze allzu groß wird, sitzt er ab und sucht Kühlung in des Esels Schatten. Daraufhin will sich der ihn begleitende Eselstreiber den Schatten seines Tieres extra bezahlen lassen. Struthion weigert sich. Ein heftiger Streit entbrennt. Die Kontrahenten kehren in die Stadt zurück, auf das über den Fall entschieden werde. Der Prozess erregt großes Aufsehen, geht durch alle Instanzen und sät Zwietracht unter den Einwohnern und bringt schließlich die Stadt an den Rand eines Bürgerkrieges. Bis zuletzt der arme Esel als Sündenbock geopfert wird und die Abderiten herzlich über sich lachend Versöhnung feiern. Heute erinnert auf dem Biberacher Marktplatz eine Skulptur an den Streit um des Esels Schatten. Ein genialer Streich des für seinen Erfindungsreichtum bekannten Künstlers Peter Lenk. Er sorgte für einigen Wirbel in der Stadt. Es war damals lustig, als dieser Esel dann in Biberach aufgestellt wurde, wurde wiederum um diesen Schatten gestritten, aber der war damals nicht in Abdera, sondern mit auf dem Marktplatz in Biberach. Wollte eigentlich keiner haben. Was ich viel, viel verrückter gefunden habe, dass in diesem ersten Jahr zur Zeit des Schützenfestes es zu einer Auseinandersetzung gekommen ist zwischen zwei relativ stadtbekannten Leuten, die Betriebe haben. Der eine Befürworter des Esels und der andere jemand, der diesen Esel ablehnt. Und es ist zu Handgreiflichkeiten gekommen, so dass man sagen kann, diese Geschichte, die da oben dargestellt ist, zumindest ein Aspekt, der ist wirklich noch mal gelebt worden in dem Jahr, als der Esel enthüllt worden ist. Das größte Ereignis ist und bleibt in Biberach das Schützenfest, das in der oberschwäbischen Stadt sogar die Zeitrechnung vorgibt. Sie heißt vor der Schützen und nach der Schützen. Die reingeschmeckten Biberacher Arbeiter, die jetzt hier schaffen, die brauchen eine Integration und dazu ist unser Biberacher Schützenfest da. Und da werden Freunde fürs Leben gemacht. Kaum jemand in der Stadt kann sich diesem Fest entziehen. Auch die Zugereisten singen die erste Strophe des Schützenliedes mit. Ausländische Mitbürger mischen sich unter die Feiernden. Und selbst stadtbekannte Gruftis, weiß Lehrer Andresen zu berichten, tauschen zur Schützen ihr morbides Outfit gegen das historische Gewand eines Schweden oder Trommlers. Die ganze Stadt vibriert. Und bei der Eröffnung des Festes auf dem Giegelberg oder beim historischen Festumzug in der malerischen Altstadt entsteht so etwas wie ein Gefühl von Gemeinschaft. Vielleicht könnte man es auch ein Gefühl von Heimat nennen. Doch das Schützenfest, die Tradition, ist nur die eine Seite der Stadt. Wenn man eine Stadt wie Biberach von außen betrachtet, dann hat man das Gefühl, eine Stadt mit zwei Gesichtern vor sich zu haben. Sie haben weltweit agierende Unternehmen am Ort. Das ist aber auch ein Glücksfall für Biberach. Wir sind mittlerweile mit einem Betrieb, nämlich Böhringer Ingelheim, europaweit der größte Biotechnologiestandort. Wir haben beispielsweise ein Gewerbesteueraufkommen exakt gleich mit der hiesigen Metropole Ulm. Das liegt in erster Linie an den Firmen hier vor Ort, aber auch wir müssen höllisch aufpassen. Ich habe beim Haushaltsplan Aufstellung festgestellt, dass nur noch 2% der Biberacher Betriebe, von denen bekommen wir 90% der Gewerbesteuereinnahmen. Also eine ganz gefährliche Entwicklung. Dennoch, sagt der Bürgermeister stolz, werde Biberach bald eine Fachschule für Biotechnologie bekommen. Hier, mitten in der Provinz, während in der Metropole der Rotstift regiert. Bewusst investiert die Stadt Biberach auch in den weichen Standortfaktor Kultur. Ein Filmfest gibt es dort, ein attraktives Museum, Konzerte. Dirk Andresen schreckt die Provinz nicht. Für mich ist Provinz einfach verbunden mit sehr vielen Annehmlichkeiten. Wenn man ein bisschen dickes Fell hat und sich über Gerede hinwegsetzen kann. Ich gehe aus dem Haus, ich wohne sehr zentral, direkt am Marktplatz oder nebenan. Und ich habe alles so in 5 bis 10 Minuten zu Fuß oder Radentfernung, was ich brauche und spare deutlich viel Zeit. Und Provinz, da muss man mal hinfahren und sich das anschauen. Also von außen wirkt es natürlich, verkürzt die Perspektive. Man sieht die eigene Umgebung sehr groß und alles, was ferner weg ist, sehr klein. Und hat natürlich vom Süden das Bild, es ist schwarz und provinziell und ländlich und vielleicht zurückgeblieben. Aber man muss sich das einfach anschauen, unvoreingenommen. Und dann wird man feststellen, dass es die Horrorvision, die man vielleicht von der Provinz hat als Großstädter, nicht zutreffen. Es lässt sich hier wirklich sehr gut leben. Die Provinz sei kein geografisches, sondern ein mentales Problem, schreibt Wahlbiberacher Dirk Andresen auf seiner Website weberberg.de. Die Provinz ist ein mentales Problem. 1906 veröffentlichte Hermann Hesse seine Erzählung Unterm Rad. Die Leidensgeschichte eines Jungen aus der Provinz. Hans Giebenrath leidet an seinem Vater, dem Philister, dem Rektor, dem Pastor der ganzen Provinz. Damals ist der Tod der einzige Ausweg aus einer Provinz, in der alles immer wieder zu den Niederungen eines gewohnten Daseins zurückkehrt. So empfand es Hesse. Und es gibt sie noch, diese Dumpfheit und Unbeweglichkeit. Politik, da wollte ich auch mal im Gemeinderat, habe ich mich sogar mal aufstellen lassen. Das war auch so gut. Und ja, da bin ich also knapp nicht hineingewählt worden. Ja, also das wäre ein ziemlicher Horror gewesen dann für mich in dieser Stumpfsinnigkeit, da immer mit den Leuten, die ich ja dann noch näher kennengelernt habe, also diese Gemeindemänner da, was es da so waren, diese Vereinstypen sind es eigentlich ja immer. Also mich mit denen dann wirklich auseinanderzusetzen, das wäre, glaube ich, schon hart für mich geworden. Also ich war im Nachhinein ganz froh, dass dieser Kelch an mir vorüberging. Die Provinz ist ein mentales Problem. Tobias Hülswit beschreibt es ganz subtil in seinem Buch Saga. Es sind noch immer die Holzdielen von vor 10 Jahren. Die quietschen, als ich durch die Schwingtür eintrete. Und ich komme mir ein wenig wie in einem Western vor, in einer Neuverfilmung. Der Drehort ist derselbe, nur die Barkeeper und die Kids und der Dartautomat, auf den sie werfen und der statt der alten Scheibe in der Ecke hängt, sind neu. Außer den Kids ist nur ein Mensch im Raum. Er sitzt an einem Tisch, es ist Frank. Ein kleiner weißer Hund läuft vorbei. Frank beugt sich hinunter und sagt in sehr nettem Ton »dumme Töle« zu ihm, so dass der mit dem Schwanz wedelt und herkommt. Frank streichelt seinen Kopf und sagt, ja, meine Töle, ja, mein kleines Tölchen, was schaust du denn so saudumm? Frank schiebt den Hund mit dem Fuß weg. Die bösen Geister der Provinz sind noch nicht gebannt. Provinz in ihrer schlimmsten Form gibt es dort, wo alles zum Stillstand gekommen ist. Wo das Alte sich überlebt hat und doch nichts Neues entsteht. Wo das Leben zum Vegetieren wird. Wo Lähmung Aggression erzeugt, wo Menschen Hass auf sich selbst entwickeln, weil sie den Absprung nicht schaffen, sich keine Zukunft schaffen können. Im schlimmsten Fall sucht sich der Selbsthass ein Ventil. Nicht immer gilt der Tritt einem Hund. Und es gibt tödliche Tritte. Provinz, in der die Ermutigung ausgeblieben ist. Provinzflecken, die sich dem Wandel verweigern, der andernorts längst stattgefunden hat. Also mehr darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich gar keine echten Bilder für Provinz im Kopf habe. Und die Betonung liegt auf echt, keine echten Bilder. Ich habe bestimmte Bilder von der Provinz, Klischees, Ressentiments im Kopf, die sich einerseits mit einem, also mit gängigen Stereotypen decken, die jeder kennt. Das ist die sogenannte Adenauer-Provinz, die spießige, piefige Gartenzwerge-Provinz der irgendwie 50er, frühen 60er Jahre der Nachkriegszeit. Also das ist aber eben lange her. Diese Provinz war auf gar keinen Fall mehr die Adenauer-Provinz. Es war vielleicht die Helmut-Kohl-Provinz, wenn man so will. Aber wie sah die eigentlich aus? War die so eng? War die so spießig? War sie gar nicht. Bin in einer ganz weltoffenen, aufgeklärten Umgebung aufgewachsen. Eine Provinz, die wenig gemein hat mit der des Hans Giebenrath. Das deutsche Wirtschaftswunder boomte gerade dort. Und auch die Revolte der 68er erfasste sie. Da war der Versuch, die braunen Flecken aus der Provinz zu reiben, sie bunt zu machen, selbst die Kindergärten der letzten Dörfer. Da war man das ja von München und überall also so gewohnt, diese Spielstraßen und was damals alles zu modern war in den 70er Jahren. Und das haben wir dann schon ein bisschen eingebracht mit Farben rumklecksen und mit Tonarbeiten und so, dass man sich mal verkleidet und so. Aber eigentlich blieben wir alle ein bisschen unter uns. Da war halt dann noch ein Lehrerpaar aus dem Nachbarort und man hat sich halt dann in diesen Kreisen so ein bisschen bewegt. Aber dass man so richtig, wirklich die Bauersfamilie oder die Familie, die da schon ewig lebt, mit reinbringt, das hat man nicht geschafft. Die Provinz wurde Rückzugsgebiet. Die enttäuschten Revolutionäre gingen zurück aufs Land, zogen sich in Landkommunen zurück, da entstanden diese alternativen Lebensformen, Groß-WGs auf dem Land, man baute biologisch dynamisches Gemüse ein, diese ganzen Geschichten. Und die anderen, die auf den langen Marsch gegangen waren durch die Institutionen, die kamen natürlich auch zurück in die Provinz. Die hatten in den Städten studiert und kamen jetzt zurück in die kleinen Städte, aufs Dorf vielleicht sogar, als Lehrer, als junge Pastoren, als Sozialarbeiter, die in der Jugendzentrumsbewegung sich engagierten. Das heißt, jetzt gab es sozusagen einen neuen Modernitätsschub in der Provinz. Heute kämpft die Provinz mit denselben Problemen wie die Stadt. Das Deckmäntelchen des schönen Scheins ist längst löchrig geworden. Wir haben in der Stadt Biberach ein weit überproportionales Drogenproblem. Es ist so gut wie unmöglich, mit den Institutionen dieses Problem anzupacken. Ich habe 3 Jahre, glaube ich, gebraucht, um bei den Schulen wenigstens zu erreichen, mal eine Schülerbefragung zu machen. Die Schulen haben das deswegen abgelehnt, nicht weil sie das Problem nicht erkannt haben, sondern weil sie Angst hatten, da könnte ja was Negatives bei rauskommen und damit mein Image angekratzt werden. Die Kleinstadt hat sich auch sehr verändert. Es ist inzwischen auch hektisch in der Hauptstraße. Dieses Gemütliche, was ich aus meiner Kindheit kannte noch, ist auch nicht mehr so da. Es hat sich auch objektiv verändert. Also einfach da, wo ich als Kind noch gespielt habe, wo Wiesen und Felder waren, stehen jetzt Neubaugebiete. Es ist nicht das geblieben, was es damals war. Immer weiter wuchern die Reihenhäuser in Richtung Stadt. Immer weiter fressen sich die Einkaufszentren in die grüne Wiese. Aufwendig sanierte historische Innenstädte verwaisen. Sie wirken manchmal wie verlassene Puppenstuben. Das ist der Windmühlenkampf, den wir in allen Städten, ob sie nun groß oder klein sind, kämpfen. Ulm hat noch viel mehr Probleme. Der Einzelhandel hat es per se schwer, weil die Wirtschaftslage ja scheinbar schlecht ist und der Mensch damit nicht konsumbereit ist. Und hinzu kommt eben, wenn er konsumbereit ist, dann fährt er eben halt mit dem Kofferraum einkaufen. Auch auf dem Land ist wenig geblieben von der einstigen Idylle. Wir sind eigentlich in jeden Bauernhof rein und haben halt uns mit den Leuten geredet und haben die Kühe angeschaut. Dann haben wir dann so ein kleines Pony erworben und mein Mann so eine alte kleine Kutsche da zusammengebastelt. Und dann haben wir da in der Nähe auch noch so ein Fischweiher erworben. Und da haben wir dann immer so richtig dieses am Sonntag mit der kleinen Kutsche da hinfahren. Ich weiß auch nicht, das war so abenteuerlich. Das war halt dann einfach sagenhaft. In den 70er Jahren stand das Haus der jungen Familie frei am Dorfrand. Aus dem Garten konnte der Blick über die Felder schweifen. Jetzt ist alles zugebaut. Die Felder liegen brach. Die Milchkontingente sind verkauft. Die Bauern fahren jetzt morgens zur Arbeit in die Stadt und kommen abends nach Hause. Das ist nicht mehr das richtige, echte Land. Also früher waren halt noch so richtig, ja, Misthaufen vor der Tür, jetzt mal das Bild gesehen. Und dann waren immer ein paar Häuschen. Es waren so Unterschiede zu sehen. Und es war interessant, eigentlich mit so einem alten Bauern zu reden. Und heute ist es nicht mehr so interessant. Die wollen ja eher nicht mehr als das erkannt sein, was sie sind, als Bauern. Sie gehen auch nicht mehr so ins Wirtshaus. Das ist ja alles, die ganze, ist halt jetzt Fernsehen, das ist alles so nivelliert. Die Provinz ist überall. Das Dorf, das ist jetzt die Welt. Eine zeitgemäße Metapher ist das Global Village, das globale Dorf. Das ist natürlich eine zutiefst provinzielle Metapher. Und darin zeigt sich nochmal wieder diese ganzen Widersprüchlichkeiten, die eigentlich auch im Provinzbegriff stecken. Das sind die, die sagen, die Welt ist wie ein Dorf, aber das gefällt uns nicht. Da gibt es irgendwie ganz wenige Leute, die das ganze Dorf beherrschen oder ganz wenige Leute, denen gehört da alles. Dann gibt es die Globalisierungsbefürworter, die auch vom globalen Dorf reden, aber die sagen natürlich, die Welt ist ein Dorf, aber das ist doch toll. Jetzt sind wir alle Nachbarn. Das ist doch idyllisch. In der Reihe Zeitfragen hörten Sie heute, die Provinz ist überall, Spurensuche im Niemandsland. Ein Feature von Beate Rudigier. Es sprachen Heidrun Bartholomäus und Joachim Schönfeld. Ton Regine Kraus. Regie Renate Heitzmann. Redaktion Konstanze Lehmann. Produktion Deutschlandradio Berlin 2003. Manuskripte und weitere Informationen zu unseren Zeitfragensendungen finden Sie im Internet unter www.deradio.de. Am kommenden Sonntag senden wir an dieser Stelle das Feature »Wenn alles zu viel wird. Immer mehr Menschen haben psychische Erkrankungen«. Thank you. Deutschlandradio Berlin. Uhr. Die Nachrichten. Einen Tag nach dem Rücktritt des palästinensischen Ministerpräsidenten Abbas ist Parlamentspräsident Kuray der einzige Kandidat für das Amt. Darauf habe sich Palästinenser Präsident Arafat bei einem Treffen mit den Führungsgremien seiner Fatah-Fraktion verständigt, hieß es nach der Zusammenkunft in Ramallah. Kuray soll das Amt bisher jedoch ablehnen. Der israelische Ministerpräsident Sharon bekräftigte unterdessen seine Absicht, die gesamte Führung der radikalen Palästinensergruppen Hamas und islamischer Dschihad zu liquidieren. Die Leute seien so gut wie tot, sagte Sharon der Zeitung Yediot Achronot. Angesichts der neuen Drohungen der Hamas hat Israel das gesamte Westjordanland abgesperrt und die Abriegelung der Palästinenserstädte verstärkt. Nach dem fehlgeschlagenen israelischen Tötungsversuch gegen Hamas-Führer Yassin hatte die Organisation angekündigt, für die Juden in Israel die Tore der Hölle zu öffnen. Nur wenige Tage nach der Übernahme der polnisch geführten Besatzungszone im Irak ist es dort zu einem ersten tödlichen Zwischenfall gekommen. Nach Angaben der polnischen Nachrichtenagentur PAP erschoss ein ukrainischer Soldat in der Provinz Wasit den Fahrer eines Minibusses. Das Feuer sei eröffnet worden, als der Fahrer an einem Kontrollpunkt nicht stoppte, sondern beschleunigte. Ein Passagier des Minibusses sei verletzt worden. Polen steht an der Spitze einer multinationalen Truppe von 9.200 Soldaten aus 21 Ländern, die in der Region den Wiederaufbau organisieren soll. Großbritannien hat erstmals seit dem offiziellen Ende der Kampfhandlungen seine Truppen im Irak weiter verstärkt. Die 120 bisher auf Zypern stationierten Soldaten trafen heute in Basra ein. Damit sind derzeit 10.500 Briten im Irak im Einsatz. SPD und Grüne haben den Vorstoß des bayerischen Ministerpräsidenten Stoiber zur Sozialhilfe scharf kritisiert. Die Grünen-Vorsitzende Beer sprach von einem massiven Eingriff in die Grundrechte und einem Angriff auf die Solidargemeinschaft. Stoiber hatte eine Gesetzesinitiative angekündigt, die unter anderem vorsieht, arbeitsunwilligen Sozialhilfeempfängern sämtliche Geldleistungen zu streichen. Dazu sollten Sozialämter unbeschränktes Auskunftsrecht von Banken und Grundbuchämtern erhalten, um Verschleierung von Grundbesitz und Vermögen aufzudecken. Der SPD-Fraktionsvize Poss warf Stoiber vor, mit zweierlei Maß zu messen. Während der CSU-Chef einerseits ein unbeschränktes Auskunftsrecht fordere, verhindere er seit Jahren, dass Finanzbehörden Auskunft erhielten, wenn es um Steuerhinterziehung gehe. Bundespräsident Rau hat zu einem offenen Dialog der Religionen und Kulturen aufgerufen. Es gelte, Gemeinsamkeiten zu suchen, sich den Differenzen zu stellen und sie offen anzusprechen, schrieb Rau in einer Grußbotschaft an das erste Weltfriedensgebet in Deutschland, das heute in Aachen begann. Meinungsunterschiede sollten nicht durch die Brille kultureller Differenzen gesehen oder als religiös motiviert verstanden werden. Bei einer festlichen Messe im Aachener Dom betonte Bischof Mosinghoff, das interreligiöse Treffen wolle keine Vermischung der Religionen. Ziele seien der gegenseitige Respekt und die Achtung des anderen. Zu dem Dialoggipfel der Religionen und Kulturen, der bis Dienstag andauert, werden mehr als 500 führende Vertreter der Weltreligionen erwartet. Die internationale Laienbewegung St. Egidio lädt seit 1987 jährlich zu dem Treffen ein. Jedes zehnte Kind an deutschen Schulen ist ein Ausländerkind. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden anlässlich des Weltbildungstages mitteilte, besuchten im vergangenen Schuljahr 981.000 Kinder und Jugendliche mit einem ausländischen Pass allgemeinbildende Schulen. Damit entsprach der Ausländeranteil in etwa dem an der Gesamtbevölkerung. Die mit Abstand größte Gruppe stellen junge Türken. Bei den weiterführenden Schularten werden den Statistikern zufolge die geringeren schulischen Chancen unter anderem wegen der Sprachprobleme deutlich. Nur 4% der Gymnasiasten haben einen ausländischen Pass. Der Anteil von Ausländern an Hauptschulen liegt dagegen bei 18%. Das Wetter? Im Osten teils noch heiter, sonst viele Wolken mit nur wenig Sonnenschein und einzelnen Schauern oder Gewittern. 18 bis 25 Grad. Nachts im Westen aufkommender Regen, im Osten wolkig bis klar, einzelne Nebelfelder. Tiefstwerte 16 bis 10 Grad. Soweit die Meldungen.